Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, herzlich willkommen zur 10. Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands. Heute ist der 7. August 2025. Wir beginnen um 20:38 mit etwas Verspätung. Mein Name ist Vako, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, Isan und Grumpy und bitte alle anwesend sind. Der Balli, der Christoph, der Grumpy, die Janine, die Vako und die Isan. Damit sind wir nicht nur beschlussfähig, sondern sogar vollständig. Und hätten als erstes mal das Protokoll der letzten Sitzung zu beschließen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Da ist es nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Ich habe am 25.07. an einem Angebot des 42er e.V. Grundlagen der Pressearbeit in Jitsi teilgenommen. Am 30.07. hatten wir eine AGÖ-Sitzung. Dann habe ich schon mal die Wiki-Seite für den kommenden LPT angelegt, sodass man also auch bereits Anträge einstellen kann. Bezüglich der Kommunalwahl habe ich dann auch noch die Wiki-Seite aktualisiert, wie wir es letztens besprochen hatten. Die Budgettabelle pflege ich geflissentlich. Und ja, dann gab es so einige Mails und SMS bezüglich der Kommunalwahl, wo dann auch letztendlich die Anträge draus entstanden sind, die wir aus Kerpen und Herne bekommen haben. Außerdem habe ich noch, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, so einen Blogbeitrag zur Kommunalwahl in Arbeit, damit man das auch auf unserer NRW-Seite sieht. Ist so ein bisschen schwierig, weil das doch alles sehr übersichtlich ist bei uns, aber ich habe jetzt mal bei den Grünen geguckt, wie die das machen, und da werde ich mir was angucken. Ja, ansonsten Spams, Kalender, Pflege, Kleinigkeiten. Gut, dann geht's weiter mit Isan. Ach so, sorry, wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, gerne, wenn wir einmal damit durch sind. Isan, bitte. Danke, Vago. Ich fange schon mal an mit einem Nachtrag zur letzten Sitzung. Das habe ich nämlich nicht erwähnt. Ich war natürlich auch auf dem Online-Parteitag der Bundespiraten. Okay, und dann habe ich wie üblich wieder das tägliche Social-Media-Geschäft gemacht. Und das geht mittlerweile so, ich klappe auf, ich lese die Nachrichten, ich klappe zu und verbeiße mich erstmal in einer Tischkante. So läuft das. Und wenn ich mich dann wieder etwas gefasst habe, dann kommentiere ich da auch was. Dann war ich auch wie Vako bei diesem Jitsi des 42 e.V. zur Pressearbeit bei der AGÖA-Sitzung, habe Protokollverarbeitungen gemacht und Kleinigkeiten, Tickets, Kalender, Mails und Spams löschen. Ganz viele Spams, viele, viele Spams. Habe ich schon Spams gesagt? Das war's. Ja. Dankeschön. Dann geht's weiter mit Balli. Ja, immer gerne. Das Übliche. Diverse Rechnungen, ist mein Job, gespeichert, erledigt. Überweisungen, Bürokram. Die Überweisungen, die ich für heute zugesagt hatte, kommen erst morgen raus, morgen früh. Dann habe ich Auszüge bestellen müssen vom KV Münster, damit der Rewe 24 erledigt wird. Dann war ich bei der LAV-Sitzung MacPom aus Gründen, was mit dem PPT und den Satzungen zusammenhängt. Ich war eben gerade noch bei Frag den Bufo. Dann habe ich mich ein wenig gekümmert um Vorbereitung des BPTs, wo ich auf jeden Fall bin. Der ist Ende September, letztes Wochenende in Saarbrücken. Besser gesagt in einem Dorf dabei. Und es ging um einen Parteitag ohne Verzögerung, ohne Latenz und Ähnlichem. Dann habe ich einen Altfall aus Bielefeld wieder aufnehmen müssen, weil dort eine Abbuchung gewesen ist, die entweder fälschlich von der Volksbank oder kriminell veranlagt war. Und dann logischerweise Kontakt mit Digital Courage. Da will ich hinweisen, der Big Brother Award ist am 10.10.25 Und es ging um das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur TKÜ. Habe ich U geschrieben? So, das war erstmal alles. Okay, danke dir. Und dann geht es weiter mit Grumpy. Geht bei mir heute mal ganz schnell. Ein bisschen Landesgeschäftsstelle, ein bisschen Fikuspfleger, ein bisschen Postkasten. Der Schlüssel will nicht mehr. Ich habe aber trotzdem, ärgerlicherweise haben wir im Postkasten der LGS wieder eine Sendung gehabt. In diesem Fall von der Deutschen Post aus Bochum. Bezüglich der Stadtsparkasse Bochum. Alle Unterlagen sind heile gescannt und in Richtung Schatzi marschiert in diesem Kontext. Und da kann dann Schatzmeister entsprechend handeln, regeln. Und das Einzige, was ich jetzt noch nachschieben muss in dem Kontext, sind komplett alle Jahressparkassenauszüge Balli, wenn du sie vorab digital haben möchtest. Das ist ein bisschen Arbeit. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Alles klar. Dann mache ich dir die morgen und dann hast du sie. Weil das ist dann, ich muss die alle ein bisschen bügeln, damit die durch den Scanner laufen. Mach einfach so, nimm dir aus der Barkasse 2,95 € oder was es mittlerweile kostet. Und schick sie mir einfach rüber, weil ich kann die dann auch gleich bei mir abheften, einscannen und wie auch immer, weil das ist wichtig. Alles klar, machen wir dann parallel im Chat. Entweder stecke ich es in die Post oder ich scanne es eben selber, weil der Einzugscanner ist ja schon besser, als bevor du das hier selber dann mühsamst von Hand machst. Du weißt nicht, wie gut ich mittlerweile ausgestattet bin. Okay, komm, weiter. Ging jetzt erstmal nur um, deswegen, ach so, um Postfach. Ja. Und wie gesagt, es war eigentlich alles für Schatzi, denke ich mal, auch das für Duisburg, wie ich ja gerade festgestellt habe. Ha, von Monsieur Le Beckmann. So, vielen Dank. Ach so, zum BPT kann ich leider nicht kommen, weil ich genau an dem Vorwochenende einen Termin in Berlin habe und da leider beruflich gebunden bin. Also der nächste Präsenzparteitag in Saarbrücken. Leider kann ich da nicht. Okay, kleine Anmerkung. Wir haben auch Briefmarken in der EDS, falls du da mal was in Richtung Schatzmeister oder so verschicken musst. Ja, weiß ich. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit den Tätigkeitsberichten weiter. Jetzt wäre die Janine dran. Janine, du kannst aber nicht sprechen, ne? Klappt das jetzt? Hört ihr mich? Ja. Gut, dann würde ich meinen kurz vorlesen. Und zwar habe ich bis zum 2.8. Request-Tracker-Pflege gemacht. Dann habe ich mir die Mühe gemacht und ein bisschen Piraten-Wiki-Pflege. Also habe so Infostände etc. pp. Mal alles eingetragen, aktualisiert und so weiter. Dann habe ich noch, das ist ein neues Tool, den Piratigator oder Tator, ich verwechsel es immer, auch die ganzen Termine eingepflegt. Ja, und dann war ich heute bei Frag den Bufo. Ansonsten sehr im Kommunalwahlkampf. Okay, danke dir. Und dann ist als nächstes der Christoph dran. Bei mir ist es recht kurz, hauptsächlich AT-Pflege, die üblichen Spams. Genau, und ich bin gerade bei den Vorbereitungen für eine Terminfindung für ein Treffen mit der AG Technik. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Ich habe eine an dich, Janine. Was ist denn Piragitator intern? Muss man da was wissen? Müssen da irgendwelche Termine eingeführt werden? Ich weiß, dass das, oh Gott, wie heißt der? Der heißt in der Matrix DLQ, so nenne ich den immer. Ja, der hat das wohl gebaut oder programmiert. Und das ist, also ich habe jetzt zum Beispiel Zugriff auf den KV Mettmann, dann sehe ich den LV und dann halt den Bund. Und dann gibt's noch allgemein. Und wenn du zum Beispiel das Piraten-Login hast, hast du noch mehr Funktionen. Das nennt sich Agitator. Ja, das ist, er hatte das erwähnt beim LPT, als wir die Wahl auch hatten, da war er ja da. Mhm. Und wer Interesse hat, sollte sich bei ihm mal melden aus den jeweiligen Ecken. Ja. Ich glaube, das ist die AG Technik. Ich frage jetzt deshalb, weil der DLQ, der ist ja aus Dresden, eigentlich mal vorhatte, die ganzen Terminseiten aller Piraten-Webseiten zusammenzuschließen. Da gab es dann immer noch die Frage, dass wir die Bundestermine von unserem Kalender nehmen müssen, weil es ja sonst Überschneidungen gibt. Jetzt frage ich mich halt, was das jetzt Neues ist und ob NRW da automatisch eingepflegt ist oder ob wir da irgendwas machen müssen. Aber ich kann ihn auch selber fragen. Also es ist so, wenn du ihm den Link zu den Kalendern schickst, dann kann er das einpflegen und dieses Tool liest die Termine automatisch aus. Ja, ich denke, den Link hat er schon, weil wir haben ja, wie gesagt, schon mal drüber gesprochen. Okay, nee, aber dann weiß ich Bescheid. Darf ich mich kurz einmischen? Wir hatten eben gerade eine Predigt von unserem lieben Sebastian. Alle Leute kennen ihn noch. Was heißt Predigt? Eine Vorführung seines neuen Tools. Er entwickelt nämlich gerade einen automatischen Bot, der, also KI, würde ich sagen. Es ist nicht schlecht, aber er hat von den 30 Minuten, die zur Verfügung standen, leider 28 genutzt. Wird getestet, genau so ist das richtig. Aber das Tool an sich ist nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerade versucht zu googeln, aber ich habe nicht rausgefunden, wie das Tool jetzt wirklich heißt. Heißt es Piratigator oder Piragitator? Piragitator, warte, ich pack den Link mit rein. Danke dir. Perfekt. Okay, gibt es sonst noch Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Dann geht's weiter, Berichte Statistik. Ja. Wo war's, wer? Der Body war's. Ich nerve. Tut mir leid. Mich interessiert ein klein wenig, was für Inhalt war bei der Veranstaltung von 42 e.V. Oder war das gut, war das schlecht? Ich habe keine Bewertung gehört. Ja, vielleicht aus Gründen. Alles klar, okay. Dann brauchst du nicht weiter antworten. Okay. Man kann vielleicht sagen, es ist über Pressemitteilungen und dergleichen geredet worden. Und das waren eigentlich alles Dinge, die wir schon wussten durch die Pressearbeit. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen hat mich das auch nicht interessiert. Alles gut. Es war auch leider sehr, sehr schlecht besucht. Also ich denke durchaus für Menschen, die in Kreisverbänden vielleicht das erste Mal mit Pressearbeit zu tun haben, wäre das nicht so schlecht gewesen, sich das mal anzuhören, auch mit den ganzen Tipps, die jetzt nicht nur vom Veranstalter, sondern auch von den anderen Leuten kamen. Ja gut, ich habe jetzt den Reinhard im Zuhörerraum. Wolltest du eine Frage stellen zu unserem Tätigkeitsberichten? Ich hatte gefragt, wollte eigentlich nur wissen, ob uns der dieser Pepe-Gerator irgendwie weiterbringt. Ich denke mal, da kann Janina am meisten zu sagen, oder? Also du siehst, also ja, ich wäre jetzt direkt drauf eingegangen. Das ist praktisch, muss dir das wie ein Piratentool vorstellen. Du siehst deine aktiven Piraten in deiner Umgebung. Zum Beispiel, wo sind Stammtische? Wo sind die Infostände? Wo sind andere piratige Events? Und die kannst du dort einpflegen. Also ich glaube, es ist einfacher, über dieses Tool aktive Piraten zu finden. Also oder sich dann dementsprechend anzuschließen und so weiter und so fort. Das ist halt nicht nur für Piraten gedacht. Da habe ich nämlich extra nochmal nachgefragt. Also wir können auch gerne den Link irgendwie teilen hier. Unsere Events könnt ihr auf dem Piratigator. Ach, dieser Name, ne? Ja. Also ich denke, das ist die Intention. Ja. Was mich halt irritiert ist, dass du gesagt hast, du hast deine Infostände dann nochmal neu eingepflegt, wenn die jetzt bereits auf die NRW Sachen zurückgreifen könnten, müsste das ja eigentlich nicht sein. Also ich werde mich da mal schlau machen und mit ihm sprechen, was wir da tun müssen, damit unsere ganzen Termine da auch mit drauf sind, ohne dass man das doppelt eingeben muss. Wenn man fertig ist, schick mir mal einen Link, dann gucke ich mir das mal an, danke. Ja, du hast auch einen Link hier im Mumble-Chat von Christoph um 20.54 Uhr, den müsstest du auch sehen können. Okay, ich mache weiter mit der Statistik. Mitglieder, Stand gestern 1174, davon stimmberechtigt 415. Barkassenbestand, Stand heute 338,64 Euro. Stadtsparkasse Düsseldorf 25.204,66 € und auf dem Renditekonto wie gehabt 200.000 €. VKV-Kontostände, die aktuellste Übersicht findet ihr immer auf dem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. LGS habe ich hier als nächstes. Letzte Postfachleerung war heute. Vielen Dank dafür, Grumpy. Okay, wir haben da jetzt... Moment. Da haben wir jetzt einige Infostände. Ich lese mal die vor, die bis zur nächsten Sitzung sind. Das ist der 8. und der 9.8. haben wir Infostand in Hilden, am 16.8. in Hilden und Herne und am 20.8. Infostand in Kerpen. Die Details, wo genau das ist und von wann bis wann. Sorry, ist Krach. Und von wann bis wann findet ihr auf unserer Webseite unter Termine. Dann haben wir am 14.09. die Kommunalwahl und am 27. und 28.09. den schon angesprochenen Bundesparteitag in der Nähe von Saarbrücken. Okay, wenn ihr weitere Termine habt, die ihr nicht auf unserem Kalender findet, teilt uns die bitte mit. Kurze Mail an vorstand@, damit wir sie im Kalender eintragen können. Außerdem haben wir hier im Protokoll noch verlinkt diesen Zeitplan, den wir gemacht haben für unsere Amtszeit, also bis 2027, der auch im Wiki zu finden ist und ja auch immer aktualisiert wird. Anträge hatten wir keine. Also ich habe nichts gefunden. Aber wir hatten einen Umlaufbeschluss, Ticketnummer 541095, Budget, Kommunalwahl, ein Finanzantrag von VKV Herne. Zusätzlich zu dem Budget, was Sie für die Kommunalwahl haben, haben Sie weitere 1.000 € beantragt. Die Details, was Sie damit machen, Großplakate unter anderem, die natürlich auch ein bisschen ins Geld gehen, sind in dem Antrag beschrieben und diesen Antrag haben wir angenommen. Ich habe hier noch die Gültigkeitsdauer geändert, weil wir gesagt haben, wir wollen alle abbrechen bis 31.10. Gut, aktuelles aus den Kommunen NRW. Was gibt es Neues? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns am Sonntag in Duisburg zusammensetzen und einen Flyer besprechen. Einen für meine Rheinseite, einen für die andere Rheinseite. Der ist im Prinzip auch schon fertig. Der ist zum Beispiel für meine Rheinseite das Foto vom Weißen Riesen drauf. Das habe ich selber gemacht. Das können wir verwenden, urheberrechtsmäßig. Den Text habe ich auf euren Anrat den Tag modifiziert. Haben wir auch gemeinsam gemacht. Und aus diesen beiden Sachen, wo aus dem gemeinsamen Feller, den wir vorhatten, werden wir zwei getrennte machen. Einen für meine Rheinseite, eine für die andere Rheinseite. Und die wollen wir dann so circa so 2.000-3.000 Stück verteilen. Irgendwie kurz vor den Kommunalwahlen, da brauchen wir Geld für. Und jetzt wollte ich fragen, ob wir aus dem DL-Vorstand der kleineren Kreisverwaltung oder kleineren VKVs so 1.000 € zur Verfügung, soweit ich verstanden habe, ob wir die darüber abrechnen können. Okay, Punkt 1, lieber Reinhard, das war ganz lieb. Wenn du in den Sprechenraum kommst, versuche ich dich dann auch dran zu nehmen, aber darauf solltest du zumindest warten. Ja, also das Kommunalwahlbudget, das hat ja bestimmte Bedingungen, die ihr in dem Falle, wo ihr nur drei Wahlkreise besetzt habt, ja nicht erfüllt. Das heißt, wir könnten höchstens eine Ausnahmegenehmigung machen. Dazu bräuchten wir einen Antrag von euch und natürlich eine Begründung. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr denn auf eurem VKV-Konto? Wir müssten noch genug, eigentlich müssten wir genug, ich weiß nicht, was so 2.000-3.000 Flyer kosten, zur Not bezahlen wir das unter unserem Konto und machen dann weniger, dann hat sich das. Nicht erfüllen, fertig ab. Nein, Menge macht ja nichts. Also wenn du jetzt 1.000 bestellst oder 2.000, das macht den geringsten Preis aus. Also von daher brauchst du nicht weniger machen. Einfach Antrag stellen und ob es dann 1.000 oder 1.500 oder nur 883, egal, Antrag stellen. Die Anzahl der Flyer. Ja, natürlich. Gut. Einfach Antrag stellen und dann gehe ich davon aus, dass das auch glatt läuft, so wie ich meine Kollegen kenne. Also Antrag auf das VKV-Budget, wie gehabt, mit 2 Leuten in CC. Und solltet ihr zu wenig haben, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann müsstet ihr halt eben einen zusätzlichen Antrag schreiben, ob von dem allgemeinen Kommunalwahlbudget noch was dafür übrig ist. Ja, gut. Ja, nicht so, der, da habe ich noch ganz was anderes. Der kluge Kollege Wolf hat mir vor 2023 40 Euro Bargeld übergeben, das wisst ihr. Die sind mittlerweile aufgebraucht. Die entsprechenden Nachweis habe ich dem Balli heute per Mail zugeschickt. Allerdings nicht im Papier, nur per Mail. Und der Voraussetzung, dass das so in Ordnung ist. Die Quittung habe ich damals zeitnah eingescannt. Die kann man alle erkennen. Und ich wollte fragen, ob ich nochmal 40 Euro als Bargeld haben könnte, sodass ich Supportekosten, so ein Krimskram bezahlen kann. Und ich denke, wenn ich für 3 Jahre, für 40 Euro 3 Jahre gebraucht habe, gehe ich ja gut mit dem Geld um, denke ich. Gut, Frage, soll ich dir Bargeld zuschicken oder reicht eine Überweisung? Ja, Bargeld, schick bitte auf Konto mit dem Vermerk für als Bargeld für die Handkasse der Piratenpartei, ja? Ah, okay. Dann schreibe ich das genauso in den Überweisungsauftrag mit rein. Bargeldkasse VKV Duisburg. Genau. Piratenpartei. Fertig. Bekommt auch eine zeitnahe Abrechnung. Wenn ich das Geld abgebe, gebe ich natürlich das Geld zurück. Ne? Klarer Fall. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Nein, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist alles okay. Gut, haben wir sonst noch was bezüglich Kommunalwahl? Bezüglich Aktuelles aus den Kommunen. Das ist nicht der Fall. Dann nächster Top ist die Kommunalwahl. Da haben wir einige Links im Pad. Zu den Seiten Kerpen, Herne, Hilden, Bürgermeisterkandidat Hilden. Hier ist auch immer der Link zu dem Kommunalwahlbudget, falls man mal nicht weiß, wo man den suchen soll. So, ich habe jetzt keine Wortmeldung, dann mache ich weiter. To-dos. Da hatten wir noch Post- bzw. Zeitungsbeilagen. Grumpy, du hattest 2 Sachen eingescannt, die du, glaube ich, auch auf die Wiki-Seite packen wolltest oder schon gepackt hast. Ich wollte dir nur sagen, ich habe die lediglich verschoben in den Ordner Wahlkampf aus dem Ordner Vorstand, aber die müsstest du trotzdem genauso sehen. Also genau, weil da gab es jetzt auch nochmal 2 was im Request-Tracker, wollte ich auch nochmal gerade gucken. Da hatten wir 2 Stück im Hinterkopf im Wahlkampfordner. Die kann ich da eigentlich auch noch direkt mit reinarbeiten. Ja, danke. Okay, ihr wollt meine Meinung hören? Fragezeichen. Post- und Zeitungsbeilagen sind das ineffektivste, was du machen kannst. Meine Meinung. Kannst du besser für die 2000 Euro oder die das auch immer kostet, keine Ahnung, jemand anstellen, der jeden Tag sich 2 Stunden hinsetzt und Online-Werbung macht, als Beispiel. Okay, also wir hatten da schon ausgiebig drüber gesprochen, Buddy. Einmal bei der Klausur, da warst du nicht dabei, bei der Vorstandssitzung wahrscheinlich auch nicht. Es geht hier lediglich um ein Angebot, weil wir bzw. Grumpy und Christoph da auch was recherchiert hatten, dass wir das einfach weitergeben. Und dann sollen die Menschen, die gerade im Wahlkampf sind, für sich entscheiden, ob sie das für wichtig oder nicht so wichtig erachten. Und jemanden, der Social Media so macht, dass man einen guten Effekt dabei hat, der steht ja auch nicht auf der Straße. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das, also das, was irgendwie jetzt hier zu diskutieren ist, weil der Landesverband macht keinen Wahlkampf. Nein, alles gut. Da ich nicht dabei war, ich kenne es nur aus eigener Erfahrung. Aber gut, ihr habt die Diskussion schon gehabt, ich war nicht dabei. Und einen aber Überblick ist ja nicht schlimm. Zu schaffen ist immer gut, kein Thema. Ja, guck, und jetzt wird hier gerade noch zusätzlich eben eingepflegt von Seiten Janine. Piraten Hilden hatten hierzu nämlich auch viel Diskussionsbedarf, long story short. Es gibt nun pro Kandidat einen Einlegeflyer für Zeitungen zum Beispiel. Und ich gehe jetzt mal davon aus, einen solchen Einlegeflyer kann man sowohl als auch benutzen. Du kannst ihn selber irgendwo verflyern, du kannst ihn halt dann aber auch vielleicht für deine lokale Altpapiersammlung, wie ich es dann manchmal gerne nenne, kostenpflichtig dann auch noch irgendwo verteilen lassen. Aber es geht halt darum, die Möglichkeiten zu finden. Richtig schlimm sieht's und kostentechnisch ist es halt auch im Bereich leider im Rundfunksektor. Ja, Rundfunk ist noch teurer. Ist egal, ich will die Diskussion hier nicht aufmachen. Wenn das mit den Einlegeflyern, wenn ihr da Rückläufer habt, hervorragend, kann man aber schlecht nachvollziehen. Ich wäre dann eher für Postkarten, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Als Anregung ist das ja nie verkehrt, wenn du da was sagst. Ich habe nur mir auch gedacht, diese ganze Menge, die da normalerweise mit den ganzen Werbungen und Zeitungen reinflattert, das könnte durchaus was bringen, auch wenn es da keine Belege für gibt. Ich denke, es kommt auch so ein bisschen drauf an, auf die Kommune. Also ich hatte hier bei mir leider bisher bei den letzten Wahlkämpfen AfD-Werbung in dieser Form. Und wenn dann eine Partei damit anfängt, dann ist es ja nicht verkehrt, wenn andere Parteien das auch machen. Ich sag's nur aus meiner Erfahrung. Und wenn ich jetzt hier meine drei Häuser, nicht meine, aber die Häuser, die um mich herum stehen, sehe, kein einziger hat noch ein Zeitungsabo. Und wenn ich da irgendwo eine Flyer drin finde und dann noch mit einem Kaufhof-Prospekt oder sonst was, dann landet das sofort in der Altpapiertonne. Also das ist nur mein Einwand, was das angeht. Wenn ich Postkarten drucke, wie früher die geilen, die wir mal hatten, und die in Kneipen verteile, dann sind die Emotionen ganz anders. Die Leute nehmen sich das freiwillig. Das war das, was ich damit sagen wollte. Okay, dann haben wir noch Sonstiges Wichtiges und Bali, du hattest vorhin auf Telegram eine Frage gestellt oder eine Anregung bezüglich der Webseite. Ja, das ist richtig. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Ich hatte ein Gespräch. Es ging mir darum, also wir haben ja wie heißt das nochmal? Bali, darf ich das vielleicht abkürzen? Du darfst. Okay, danke dir. Ich habe in Zeile 224, das ist jetzt nicht die Startpage, also nicht die Hauptseite, sondern das ist eine Beitragsseite. Und da findest du auf der rechten Seite, glaube ich, das, was du meintest, annähernd. Ist das richtig? Annähernd, genau. Jo. Und die Startseite unserer Webseite, die ist nicht in diesem normalen WordPress-Outfit gemacht, sondern mit so einem Extra-Tool, das nennt sich Elementor oder so ähnlich. Und da kannst du vielleicht rechts an der Seite was einpflegen. Nur das würde dir dementsprechend auf jeden Fall die Ansicht über ein Smartphone komplett kaputt machen. Ich verstehe, was du meinst, dass man da an der Seite noch irgendwie auffälligere Links zu irgendwas anderem hat, ob es jetzt ein Terminkalender ist oder sonstiges, aber das klappt so auf der Hauptseite nicht. Naja, also der Hintergedanke war ja, nur um das für die anderen plausibel zu machen, wir sind jetzt ins Multiblock gegangen mit piraten-bielefeld.de. Da sehe ich aber auch nur eine Kopie der alten Seite. Da steht dann immer noch die letzte Meldung aus 2013. Und ich möchte gerne, dass die NRW-Seite vorne steht mit aktuellen Meldungen und man halt irgendwo, es muss ja nicht rechts sein, es kann auch links oben sein, es ist mir scheißegal, aktuelle Sachen hinterlegt. Und das muss heutzutage eigentlich möglich sein. Du meinst jetzt für die Bielefelder Seite? Nein, für alle, die ins Multiblock gegangen sind. Ja, aber die Startseite gestaltet doch jeder selbst. Also es sei denn, du hast so eine Startseite, wo die automatisch eben die letzten Beiträge liefert. Okay, vertagen wir das Thema. Wir können an dem Multiblock-System ja das jetzt nicht ändern, dass es dann für alle so ist. Es sei denn, der Daniel hat da irgendeine Idee, aber ich gehe nicht davon aus, weil das würde ja bedeuten dann für alle, die in diesem Multiblock-System sind. Und Düsseldorf hat zum Beispiel auch eine ganz andere Startpage. Ja, okay. Wir müssen jetzt hier keine technischen Details lösen. Ich habe das Problem angesprochen. Ich finde, dass es als Multiblock nichts bringt, eine Kopie der alten Homepage zu haben, wo steht, die letzte Meldung ist von 2022. Du verstehst, was ich meine. Das können wir woanders diskutieren und ausarbeiten und die Technik fragen, ob es da Lösungen gibt. Vielleicht sind mittlerweile die Entwickler ein wenig weiter als, weiß ich nicht, als wir. Ja, wir hatten ja besprochen, dass alte Seiten aus dem Multiblock-System dann halt eben komplett auf NRW umgezogen werden. Ja, also wenn in Bielefeld keiner mehr diese Webseite pflegt und das scheint ja so der Fall zu sein, dann stimmt ja nicht nur die erste Seite nicht, sondern dann stimmen auch alle Unterseiten nicht, wo noch von Stammtisch von 2013 die Rede ist oder so. Und dann, wenn da niemand mehr ist, der das macht, dann sollte halt eben diese Seite überhaupt nicht mehr erscheinen. Das ist dann die Alternative. Ja, das wäre dann einfach nur die Umleitung auf Piratenpartei NRW. So, Punkt. Genau. Ja, habe ich kein Problem mit. Nur jetzt im Moment, wenn ich das aufrufe, es ist umgezogen. Ich muss nur einmal Lars gerade schreiben, zieh es um, also mach die Weiterleitung und dann ist das erledigt. Nur das ist nicht zielführend bei dem, was ich meinte. Ja, aber du verstehst, was ich meine, wenn ich dir sage, es reicht ja nicht, nur auf der ersten Seite irgendetwas Aktuelles zu haben und so, dass dann im Grunde jeder Block in dem Multiblock-System auf der ersten Seite gleich aussieht. Das würde das ja bedeuten. Und man dann erst auf den dritten Blick feststellt, oh, da war aber in Bielefeld schon lange keiner mehr dran. Oder es überhaupt nicht feststellt, sondern denkt, wow, die Startseite ist ja total aktuell und dann muss ja auch das stimmen, dass der Stammtisch da noch und dort noch stattfindet. Und dass es noch ein Kreisverband ist und was dann noch alles zu ändern wäre. Lass uns das ein andermal besprechen, bitte. Weil das geht in die Details, aber ich möchte eher Ersteres von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, okay. Also es hat aber dann ja tatsächlich nichts mit der NRW-Seite in dem Sinne zu tun. Dann hatte ich das falsch verstanden. Wir können das so auf der Startseite halt eben nicht einpflegen, ohne dass das halt auch dann über ein Smartphone richtig scheiße aussieht. Ja, ich werde mich ein wenig kundig machen und mich drum kümmern, ob das nicht vielleicht doch geht. Ne? Schätzchen? Nicht auf der NRW-Seite, das ist was anderes. Das ist mit einem anderen Tool bearbeitet. Nicht so wie deine Bielefelder weiter. Da kannst du gerne mal mit dem Daniel sprechen, was man da machen kann und was er für sinnvoll hält. Ich habe keine Bielefelder Seite mehr, die gehört jetzt dem Land. Ist umgezogen, ist abgehakt. Ach so, ja, dann habe ich das jetzt, glaube ich, alles nicht verstanden, egal. Haben wir denn sonst noch irgendein Thema für Sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ein NÖ-Teil hat heute auch niemand angekündigt? Fragezeichen. Okay, dann nächster Termin. Überraschungsweise in genau 14 Tagen, das ist wieder ein Donnerstag, und zwar der 21.08.2025. Da treffen wir uns wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und damit schließe ich die heutige Sitzung um 21.18 Uhr. Vielen Dank. Danke.